gemeinsam unterwegs. Gehen wir den Weg gemeinsam unterwegs, auch über jeden Steg. Ist er auch rostig, zerfallen, morsch und alt. Wir gehen. Über eine Brücke gehen und dort bleiben stehen, funktioniert nur, wenn sie uns hält. Also bauen wir mit vereinten Kräften hier eine Brücke. Gemeinsam unterwegs, gehen wir den Weg gemeinsam unterwegs, auch über jeden Steg. Ist er auch rostig, zerfallen, morsch und alt. Wir gehen. Fahrtsuchen vom Wind verwehen sich viele Wege. Eines verbindet uns, mein Leben, Abenteuer erleben. Offenheit, Lust und Mut stehen jedem gut für eine. Der sich zusammenhält und gegenseitig hilft, mit Motto allzeit bereit, gemeinsam unterwegs. Gehen wir den Weg gemeinsam unterwegs, auch über. Ist er auch rostig, zerfallen.